Und jetzt freuen wir uns, dass Lilo heute bei uns ist. Lilo ist schon eine langjährige Freundin unseres Hauses. Wer von euch war bei unserem 30-jährigen Jubiläum dabei am 7. Juli? Wer von euch erinnert sich an das prophetische Wort von Lilo, das sie hatte mit dem Granatapfel? Heute hat sie auch wieder einen Granatapfel dabei. Also, seid gespannt, was sie da... Heute ist sogar ein echter, ja? Also... Sind wir gespannt, was sie zu sagen hat. Geben wir der Lilo mal einen kräftigen Applaus. Mikrofon. Ja. Jetzt weiß man gar nicht, guten Abend, guten Nachmittag, guten, einfach guten Fluss. Ich bin hier reingekommen und durfte noch schnell da ins Büro von Pastor Georg gehen. Und dann war ich da, war da der Livestream und die Musik. Und ich muss sagen, es hat mich gerade reingeschwemmt. Es ist so schön zu merken, wie Gott sich an Orte lagert. Er lagert sich und er liebt es, sich zu lagern. Übrigens auch bei dir zu Hause. Ich mache immer wieder die Erfahrung, ich möchte da gerade weiterfahren im Fluss, dass eigentlich Gott wartet auf mich. Immer wieder. Vor allem, wenn wir das pflegen, dass wir ihm einfach den ersten Platz geben. Egal, eigentlich immer, 24 Stunden. Dann gibt es ja aber auch, sicher habt ihr auch zu Hause so einen Ort, wo ihr immer wieder hingeht, so was wie ein kleines Heiligtum. Es kann auch der Schreibtisch sein. Aber wenn wir so einen Ort haben, den wir pflegen, wo wir immer wieder wissen, da gehe ich hin, dann kann man da die Erfahrung machen, dass er schon wartet. Ich bin schon oft in mein kleines Prophetenzimmer gekommen oder in mein Musikzimmer und dann war schon der Duft des Herrn da, bevor ich da war. Er ist immer der Erste. Manchmal merkt man es und manchmal merkt man es auch nicht. Aber über die Jahre merke ich es. Er ist immer da. Er wohnt bei mir. Ja. Er wohnt bei mir und er wohnt in mir. Und er wohnt mit mir. Und so ist es im Geist für alle, die ihn lieben. Für alle. Aber wo wir mittendrin sind jetzt, ist ja zu entdecken, dass der Herr Jesus uns in die Mitte dieses Stromes mit hineinnehmen will. Er will nicht, dass wir einfach nur so ein bisschen, oh, zu kalt, hineintappen, sondern er will, dass wir eigentlich diese Zeit, die wir mit ihm sind, ausgesondert, das ist nichts mehr Spektakuläres, sondern er weitet eigentlich die Zeit aus, 24 Stunden. Ich glaube persönlich, dass die Ruhe Gottes, die vorhanden ist für uns, dass das heißt, dass wir in diesen Sabbat-Rest, in diese Sabbatruhe hineinkommen können, immer. Immer. Nicht nur, ja, in diese Zeit, das ist wie der Anfang. Aber ich glaube, wir kommen immer mehr in diese Mitte des Stromes, wo wir gar nie mehr rausgehen. Und wisst ihr was, in der Mitte des Stromes geschieht dann ganz vieles nicht. Es reißt ziemlich, aber die wilden Tiere haben da keinen Platz mehr. Und die Schlingpflanzen gibt es da in der Mitte des Stromes auch nicht. Und, sondern da ist einfach dieses Leben mit ihm. Und ich muss eben, wie wir schon gehört haben, gar nicht mehr studieren. Sondern ich tauche ein eigentlich in diese Vereinigung mit dem Herrn Jesus und die und das Bewusstsein, dass das so ist, das wird gebildet in diesen Zeiten, die ich aussondere und die ich ihm bewusst weihe. Und ich glaube, da bin ich ganz einverstanden mit dem, was du da gepredigt hast. Es ist eine Disziplin des Geistes. Wir hören das zwar nicht so gern, aber ich meine, wenn jemand ein Instrument lernt, dann muss er auch Fingerübungen machen, oder? Oder wenn er singt, dann muss er halt singen und wenn er trompetet, dann tönt es am Anfang schrecklich. Oder? Also wenn jemand, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn ein Kind beginnt, Trompete zu lernen, oder vielleicht hat schon jemand das erste Mal ein Schofar geblasen, das ist auch so eine Kunst. Macht so. Und bei uns ist es auch so. Und ich glaube, es hört auch nie auf, dass wir immer wieder Neues entdecken. In der Schrift heißt es, wir gehen von Kraft zu Kraft und schauen den wahren Gott in Zion, Psalm 84. Und schauen. Das heißt, wir werden nicht nur zu betrachten, sondern schauen heißt, ich erfasse mit allem, was ich bin und habe, mit meinem Geist, mit meiner Seele, mit meinem Leib, mit meinem Bewussten, Unterbewussten und Unbewussten, schaue ich ihn. Und dann komme ich in etwas hinein, wo ich glaube, das ist für diese Zeit ganz wichtig. Wir sind ja übrigens am 5. Tag, glaube ich, von Rosh Hashanah, oder? Oder 4. eigentlich dem neuen Jahr, das sind die Tage des Staunens und münden hinein in Yom Kippur. Also das jüdische neue Jahr hat begonnen. Ich finde, dieses Seminar sitzt sehr gut, mittendrin. Mittendrin in diesem Strom des biblischen Kalenders, der biblischen Feste. Warum sage ich das? Weil der Himmel hat eine Geschichte. Und diese himmlische Geschichte, in die nimmt er uns hinein. Ich rede hier nicht über einen übersteuerten Israel-Fanentum, sondern es ist diese Geschichte dieses Volkes. Und es sind die Feste dieses Volkes, die in denen in dieser Zeit verkündet sich eben Gott, manchmal besonders. Ich meine, wenn Jesus jetzt übers Land geht, da rede ich dann noch davon, dann macht er das jetzt auch gerade in Israel. Ich komme gerade von Israel, darum habe ich heute diesen Anzug angezogen, weil da Krieg war und ich war mitten im Krieg da und war an einem Seminar für Frauenseminar, es kamen aber auch Männer. Ha, ha, ha. Das war für arabische Christinnen, also arabische Israelis, Frauen und messianische Israelis, Juden, Frauen. Und ich muss euch sagen, es waren 200 Frauen gekommen, mitten im Krieg. Und haben sich für ihren Herrn schön gemacht, mittendrin. Und jeden Morgen sind die Kampfbomber über uns hinweggeflogen in den Norden. Und wir haben den Herrn gefeiert. Die Braut in den Kampfstiefeln. Eigentlich gilt dieser Applaus dem Herrn und diesen Frauen. Ich muss euch sagen, das hat mich tief bewegt. Diese Hingabe und auch diese Demonstration des Reiches Gottes. Was da passiert ist, das ist eben mitten im Strom. Da finden sich eigentlich Menschen, die totale Feinde sein müssten nach den Regimen. Aber weil sie zu einem anderen Reich gehören und weil sie eben im Strom des Lebens sind, der vom Tempel kommt und der für alle der gleiche Strom ist, wenn sie da eintauchen, dann gelten andere Prinzipien. Dann gelten die himmlischen Prinzipien. Und während ich hier spreche, sehe ich schon, dass Jesus einige Prinzipien von uns neu ordnet. Ich sehe, dass da in unseren Gedanken ein Wechsel passiert, danke, der uns herausfordert, dass wir nicht stecken bleiben in unseren Erfahrungen. Wisst ihr, da habe ich, erzähle euch eine Geschichte. Am Ende dieser Konferenz wurde ich dann eingeladen an meinem Geburtstag, haben die mich eingeladen mitten im Krieg. Das ist fast unglaublich. Aber wir gingen in den Norden, wir hatten den Eindruck, wir gingen nach Kapernaum und meine Freundin hat mich da eingeladen in ein Spa. Also so ein mit Whirlpool und so. Einfach so richtig, oder? Jetzt denkt ihr vielleicht, sowas macht man nicht. Also ich würde da nicht Ferien machen, da hätte ich keine Ruhe. Aber diesen Tag, da habe ich gedacht, ja, das jetzt feiern wir. Und wir machen ein Zeichen unserem Herrn, dass wir glauben, er hat es in den Händen. Er weiß, was er tut. Es machen nicht alle alles richtig. Auch die Israelis nicht. Auch du und ich nicht. Aber er ist derselbe. Also waren wir in diesem Wellness-Ding da. Man merkt schon, ich bin nicht so viel in diesen Wellness-Dingen. Aber es war sehr schön. Und dann, also es war die Rania Sayes, vielleicht kennen die einen. Sie hat ein Gebetshaus in Nazareth. Also mit Rania, einer Freundin, die mitgekommen ist als meine Fürbitterin. Plus noch, also wir drei. Und als wir da ankamen, da kann man so in einem Empfang, kann was trinken und so. Und da saßen also zwei Jüdinnen und haben da an ihrem Sekt genippt und wir sind da reingekommen und dann hat meine Freundin irgendwie was gesagt zu mir und dann sagt die eine Jüdin, bist du von der Schweiz? Und sagt das auf Schweizerdeutsch. Und wir sind da gestanden und haben gesagt, was? Ja, ich habe 40 Jahre in Zürich gewohnt. Und ich habe an einer gewissen Straße gearbeitet. Und dann hat meine Freundin gesagt, da hat mein Mann, war da Direktor eines Geschäftes. Und dann haben die ausgetauscht und dann haben die festgestellt, dass diese Jüdin bei ihrem Mann jeweils eingekauft hat, früher. Dann hat sie gesagt, ich habe übrigens auch heute Geburtstag und ich bin gestern umgezogen von Tel Aviv in den Norden in ein Kibbutz, eines, das jetzt bombardiert worden ist. Und dann hat sie gesagt, und was macht ihr eigentlich hier? Eigentlich gehört ihr überhaupt nicht hierher. ist viel zu gefährlich. Dann habe ich gesagt, ja, wir haben es gehört von diesem Gott Israels. Und ich dachte, was? Und da habe ich schon gemerkt, die wurden ganz aufmerksam. Und die eine, die Geburtstag hat, hat gesagt, ja, aber das ist ja ein Zeichen. Habe ich gesagt, ja, das ist ein Zeichen. Darum sind wir gekommen, um euch zu sagen, dass wir euch lieb haben. Und als wir das gesagt haben, ist die in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Und dann konnten wir ihr natürlich so einiges erzählen. Und dann ist dann die Rania vom Gebetshaus reingekommen. Und dann haben die natürlich schon gemerkt, das ist eine arabische Christin. Also das, die messianischen Juden, nicht, ich sage immer die messianischen, das waren nichtgläubige Juden, also wie sie glauben, Juden. Die haben auch geglaubt. Und dann haben sie gemerkt, ach so, das ist ja eine arabische Frau. Und dann hat die sofort begonnen zu sich vorzustellen und wir haben dann gesagt, ja, sie hat ein Gebetshaus. Was? Eine Araberin, ein Gebetshaus in Nazareth. Ja, für was betet ihr denn? Zu wem betet ihr denn? Und dann hat sie ein bisschen gesagt, was sie machen. Die beten übrigens jeden Tag an. Mit einer ziemlich jungen Crew. Jeden Tag kommen sie zusammen, nach der Arbeit noch, machen einfach diese Manifestation diesem Gott gegenüber, der lebt und der sich verherrlicht. Der ist ja mittendrin. Sich zu verherrlichen, könnte man jetzt ein bisschen in die Nacht hinein von Wundern erzählen. Aber dann ging es eben weiter. Dann hat die andere Frau, die nicht von der Schweiz hergezogen ist, gesagt, was? Aber das interessiert mich jetzt aber schon sehr. Wollte ich immer schon als Kind lieber in eine Kirche gehen als in die Synagoge. Kannst du mir etwas mehr erzählen? Dann hat die Rania gesagt, ja, sehr gern, aber zuerst möchte ich jetzt euch mal um Vergebung bitten. Ihr müsst euch das vorstellen, mit einem Güppli in der Hand, mitten in den Bademänteln oder in diesem Wellness-Ding. Es stimmt, also, es ist wahr alles. Hat sie begonnen und hat gesagt, was jetzt geschieht, ich schäme mich, es tut mich mir so leid für all diesen Hass und. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, am Schluss haben da einfach 5 Frauen geweint, oder? Jeder, der reingekommen ist, hat gedacht, oh, da gehe ich wieder raus. Aber da kam die Herrlichkeit des Herrn. Da hat dieser Fluss sich einen Weg gemacht. Einfach durch das, was Gott initiiert hat. Ich meine, sowas kann man ja nicht initiieren. Wirklich nicht. Man kann einfach das, was man gehört hat, das kann man umsetzen. Und ich muss euch sagen, ich habe das noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich bin schon ziemlich viel herumgereist. Und da gab es immer eine Spanne von Tagen, wo man sagt, also dann kann man abfliegen und dann wieder zurück. Oder? Da kann man dann am Montag oder Dienstag oder Mittwoch, spielt dann nicht so eine Rolle, wenn man nicht gerade weiß, da muss ich sein. Aber diesmal bin ich aufgemacht, ich war gerade in Amerika, mitten in der Nacht, und der Herr hat zu mir gesagt, du musst am 18. September den Flieger zurücknehmen. Ja, ich wollte aber doch ein bisschen länger bleiben und noch im Gebetshaus sein und ich wollte noch Freunde besuchen. Aber ich habe gewusst, das ist jetzt doch sehr komisch. Am 18. September. Dann habe ich das natürlich gemacht. Und am 18. sind dann die Bombardierungen vermehrt losgegangen. Bis dann in Nazareth sind sie nur über uns hinweggeflogen und in den Norden geflogen. Aber vom 18. an war es dann vorbei. Und dann habe ich gewusst, wir müssen einfach hören. Und dann nicht nur hören, sondern dann auch tun. Auch wenn wir doch lieber was anderes noch gemacht hätten. Und jetzt habe ich doch die anderen Freunde, wollte ich doch auch. Und ich habe doch denen schon gesagt, ich habe doch auch versprochen und überhaupt. Und dann kommt der Herr und sagt, dann buchst du zurück. Und da will ich hinaus. In diese Zeit hinein kommen wir. Gehen von Kraft zu Kraft, schauen den herrlichen Gott in Zion, schauen. Und wir gehen aber auch von Glory zu Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir bleiben nicht stehen in dem, was wir erkannt haben. Wir bleiben nicht auf einem Level, das möchten wir so gerne, also die Schweizer natürlich. Und man hat dann, ist dann endlich mal angekommen und dann ist man da und dann denkt man so, jetzt baue ich da nochmal ein Häuslein. Aber das sagen die Schwaben. Und der Herr sagt, weiter. Die Herrlichkeitswolke zieht weiter. Der Fluss ist in Bewegung. Mal ist die Herrlichkeitswolke, bleibt sie auch, und das merken wir auch in unserem Leben. Wenn es so Zeiten gibt, wo wir einfach bleiben und wir merken, jetzt ist Bleiben. Ich habe gerade so ein Jahr oder etwas mehr hinter mir. Einfach bleiben. Nicht ausfliegen, nicht gar nicht. Einfach bleiben, bleiben. Bei mir hat das geheißen, trauern, der Trauerraum geben, zugeben, dass das jetzt gar nicht leicht ist, eingestehen vor meinem Gott, dass ich keine Ahnung habe, wie mein Leben weitergeht. In diesen Stunden vor ihm liegen und sagen, Herr, ich weiß, dass es gut ist, ich weiß, ich habe richtig gehört, aber ich muss dir einfach sagen, jetzt brauche ich dich. Ich brauche dein Reden. Ich habe ganz lang kein Wort gehört. Es hat einfach geheißen, bleiben. Und kürzlich hatte ich ein ganz schönes Erlebnis mit dem Herrn Jesus. Auch wieder in der Nacht. Mit wem redet er eigentlich auch in der Nacht? Darf ich das mal sehen? Super. Ich bete, dass er zu allen in der Nacht redet. Man muss einfach willig sein, dann zu hören. Und sich nicht auf die Seite zu drehen. Aber dann kommen die spannenden Geschichten. Dann kam dieser eine Satz, und das war eine Frage des Herrn. Kannst du mir sagen, was ein Adler in seinem Nest macht? Das war die Frage. Lustige Frage, oder? Kannst du mir sagen, was ein Adler macht, wenn er in seinem Nest huckt? Also als erstes ist mir eingefallen, Eier ausbrüten. Aber das ist natürlich typisch, ich bin eine Frau, oder? Da muss was raus. Ich glaube aber, das ist nur das eine. Wenn der Herr uns so Zeiten gibt, auch wo wir mit ihm sind, dann geschieht eben in diesen Zeiten mit ihm ganz viel. Ja, es werden, wir sind ja dann im Nest des Vaters. Wir hocken in ihm drin, oder? Mit allem, was wir sind. Wir sind in luftigen Höhen, da sind die Adlernester. Wir sind nicht auf dem Kriechen da, nicht wie die Hühner auf dem Boden rum. Sondern wir sind in diesen luftigen Höhen, aber wir bleiben, bevor wir dann losfliegen. Und in diesem Bleiben geschieht auch vieles. Da wird zum Beispiel das Gefieder geputzt. hat manchmal so Dinge im Gefieder. Es gehört nicht da rein. Einfach nicht. Oder? Da wird dann wieder alles gepflegt und schön gemacht. Die Irina hat in dieser Zeit mal gesehen, dass meine Flügel geölt werden. Weißt du das noch? Dass er bereitet uns wieder vor für die nächste Flugrunde. Man könnte hier noch ganz viel machen. Das kannst du dir selber überlegen. Aber es gibt ganz vieles. Da werden auch die Jungen aufgezogen im Nest. Im Nest wird auch viel gewartet auf den Aufwind. Und ich glaube, diese Kunst des Wartens, das ist etwas, was der Herr Jesus wiederherstellt jetzt. Das Warten auf ihn. Wir werden in eine Zeit kommen, wo wir diese Kunst, dieses Leben, dieses Mysterium, was es heißt, einfach zu sein, vor ihm wieder neu entdecken werden. Vielleicht gibt es gar kein Resultat. Vielleicht schickt er uns gar nicht sofort in einen Flug, sondern nur schon dieses Sein in sich bedeutet, dass wir eingewurzelt und gegründet werden im Glauben durch Jesus Christus. In ihm eingewurzelt. Epheserbrief 3. Ich glaube, diese Einwurzeln und Gründen, das geschieht, wenn wir es erlauben zu warten. Manche von uns müssen den Frust ablegen, wirklich auf die Seite tun. Ich habe schon so viel passiert. Und ich habe ein Buch gelesen, da musste man Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und dann hat es nichts genützt. Also bei mir geht das nicht. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit jemandem, ganz seriöser Leiter, der alles versucht hat, um in diesen Strom hineinzukommen. Und alles wirklich sein ganzes Herz gegeben hat und einfach nicht erleben konnte. Er hat schon erlebt, da kamen wir dann noch drauf, aber es war nicht das, was er erwartet hat. Oder wir warten dann das meiste, was wir dann in den Büchern lesen, der große Bumm oder der Engel, der hereinkommt oder all diese Dinge. Oder dass das Nest plötzlich bebt. Oder wir eingehüllt werden in Gold. Ist alles möglich. Ich sage nicht, Gott ist alles möglich. Und er tut es auch zu seiner Zeit. Aber wir können nicht warten und sein vor ihm, wenn wir das genauso ein Bild haben von dem, wie er es jetzt machen muss. Sondern wir warten ja eigentlich, so wie wenn wir auf einen Verliebten warten. Hast du auch schon auf deinen Mann oder deine Frau gewartet? Also wir haben das bis zum Schluss. War ich ziemlich aufgeregt, wenn ich gewartet habe auf Gary, bis er endlich kam, dass wir irgendwie essen konnten oder ausgehen konnten oder irgendwas. Da war Ja, das kann nur die Liebe machen. Es kann auch unter den Freunden sein. Freunde kommen zu Besuch, du machst alles schön. Oder? Es ist eigentlich das, du erwartest. Du erwartest. Und wir erwarten eben den Freund Bräutigam. Wir wissen da nicht so genau, wie er kommt. Ich möchte noch was sagen zu, du hast ja heute Morgen gesagt, du hättest gepredigt von dieser Sohn- und Tochterschaft und diesem Umfassen im Glauben. Und als ich heute Morgen eben gehört habe, als ich auf meiner Warte war, kam ein sehr klares Wort, und zwar war das Wort, das ist heute und auch von denjenigen, die zuschauen, zuhören, sich hineinnehmen lassen, Menschen, Leute hat, die eigentlich noch einen weisen Geist haben. Ich möchte gerne dazu was sagen, weil ich habe es einfach gehört und denke, dass es einigen helfen wird, was das heißt, weil der Waisengeist ist eigentlich ein Verhinderer von dem, dass wir den Vatergeist und die Vaterliebe und dieses Eingewurzeltsein im Vater erleben können. Der Waisengeist ist ein Produkt des Feindes Gottes, weil er will die Trennung. Er will uns das Gefühl geben, dass wir zu niemandem gehören und allein sind. Einige Merkmale des Waisengeistes. Es ist ein Geist der Vaterlosigkeit. Das kann sehr schnell in unser Leben hineinkommen, eher im Natürlichen, wenn wir keinen Vater hatten, der, auch wenn ein gebrochenes Vaterbild, ist immerhin ein Vaterbild. Es gibt einen Vater in der Familie. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft schaut, es gibt so viele vaterlose Kinder. Und was ist das Produkt? Das Produkt der Vaterlosigkeit ist Rebellion, ist Unabhängigkeit, ist Selbstliebe oder Selbsthass. Und ich denke, das ist ja das Geheimnis von unserem Vater im Himmel, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat, dass wir zurückkommen können zum Vater, zu seinem Vater und zu meinem, unserem Vater. Hast du dir das schon überlegt? Wir haben denselben Vater wie Jesus. Stell dir mal vor, wie wir herumspazieren, wenn wir wissen, ich habe im Fall denselben Vater wie der Sohn Gottes. Derselbe. Wie ein anderer. Auch nicht ein bisschen anders. Lass das mal sinken. Weil das ist genau das, was der Herr Jesus dran ist, bei uns zu etablieren. Derselbe Vater. Derselbe. Und ich werde mit derselben Liebe geliebt. Und zwar unabhängig davon, ob ich einen Vater hatte oder nicht hatte. Ob ich einen Vater hatte, der mich geschlagen hat. Der mich nicht angesehen hat. Der mir immer gesagt hat, wie schlecht ich bin. Der mir immer nur den Spiegel vorgehalten hat, wenn ich was falsch gemacht habe. Von dem ich nie gehört habe, ich bin stolz auf dich. Unabhängig von dem. Kommt auf des Heiligen Geistes durch diesen Strom und nimmt uns in den Strom hinein und führt uns durch den Strom ins Vaterherz hinein. Weil daher kommt ja der Strom. Der Strom kommt vom Vaterherz. Und dann geht er durch die Tempelschwelle hindurch und kommt zu uns durch den Sohn und durch den Heiligen Geist. Es ist also ein Trinitätsstrom. In allem fließt, in jedem dieser Ausdrücke unseres Gottes, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, fließt eine Farbe, wenn ihr so wollt, dieses Stromes. ihr wisst doch, das Wasser ist auch nicht immer gleich. Manchmal so ganz dunkel, oder? Manchmal dieses ganz schöne, helle Blau, was man eben an der Gotteshöhe sieht, oder? Oder in einem Monet, in diesen wunderschönen Wasserbildern, da, dieses Blau, oder? Oder ein Sesamblau, das sind einfach ganz andere Blaus und doch bedeuten sie oder stellen sie Wasser dar. Und so ist es mit diesem Strom. Und ich glaube, hört mal, was im Geist, der Weisengeist alles bewirken kann. Ich muss das sagen, weil ich glaube, heute will er einige hier davon befreien. Dieser Geist, dieser Weisengeist bewirkt, dass wir gnadenlos sind. Mit uns selber und mit anderen. Wir kennen das nicht, weil uns auch keine Gnade widerfahren ist. Er bewirkt, dass wir immer einen Mangel haben. Wir haben immer das Gefühl, wir genügen nicht und wir müssen unglaublich arbeiten. Auch für Gott. Ich bin noch niemandem begegnet, der dieses Stadium in der Nachfolge nicht erlebt hat, wo Jesus in uns Teile aufdeckt, die noch meinen, wir müssten verdienen, dass wir Freunde Gottes sein dürfen. Kennt das jemand? Ein paar, ich glaube euch kein Wort. Das ist Mensch. Und es ist die Liebe, die uns da abholt. Und plötzlich entdecken wir, auch wenn wir schon alt sind und graue Haare haben, entdecken wir wieder so ein Spürchen, wo wir sagen, oh Vater, kannst alles haben. Da habe ich dir noch nicht vertraut. Dieser Teil ist noch nicht bei dir. Nimm ihn. Nimm ihn. Es bewirkt, dass wir keine Fehler zugeben können. Menschen mit einem Weisengeist, weil sie nicht wirklich zum Vater gehören, können sie auch nicht sagen, ich habe was falsch gemacht. Versteht ihr, wenn wir zum Vater wirklich gehören, mit allem, was wir sind und haben, können wir sagen, oh, das ist mir kaputt gegangen. Oh, habe ich falsch gemacht, tut mir leid. Ich bitte um Vergebung, das und das ist mir passiert. Ich kann es, weil ich den Vater habe und ich weiß, wir haben gerade gehört, er steht hinter mir. Er ist da. Soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Gut. Also, kürzlich war ich eben auch wieder so, ich erzähle eben diese Geschichten extra, damit ihr wisst, ihr könnt diese Geschichten auch haben mit Jesus. Das sind ja nicht einfach Geschichten, sondern wenn ich das Zeugnis oft erzähle, dann kreiere ich einen Raum im Namen Jesu Christi, damit jeder, der da ist, in diesen Raum hineintreten kann und sagen kann, yes, das möchte ich auch. Ja, das gehört mir auch. Ja, Vater, ja, da möchte ich auch rein. Und er hört dein Herzensgebet. Und er hört sogar, wenn du die Lippen bewegst. Hört. Also diese Geschichte schnell. Das war eine sehr spannende Geschichte, die hängt zusammen mit dem, was ich, wenn ich überhaupt dazu komme, noch erzählen werde von dem. Ich war eben wieder mal, das mache ich auch jeden Morgen, gehe ich zu meinem Gott. Meine Vormittage gehören meinem Herrn. Du bist vielleicht in einem anderen Stand oder musst eben früh raus oder musst zur Arbeit und dann ist es nicht einen ganzen Vormittag. Es gibt ja auch verschiedene Lebensalter, wo der Herr verschiedene Prioritäten setzt. Bei mir ist es im Moment so. Das war auch nicht immer so. Nur, dass ihr nicht meint, da hocke so ein Hero da vorne. Nein, nein, nein. Wir kochen alle mit Wasser, aber mit dem Heiligen Geist. Zusammen. Ja, da war ich also wieder mal da und die Einladung des Vaters ist ja eigentlich, dass er uns lieben will wie ein Vater. Und dass er uns lieben will und diese Sohnschaft bestätigen will. Uns dieses tiefe Bewusstsein geben will, dass wir nicht allein sind. Und diese Liebe verkündigen. Ich komme dann noch dazu, Jesus ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, darf ich dich lieben? Das hat mich zuerst mal umgehauen. Darf ich dich lieben? Und die Frage steht im Raum. Darum sind wir hier. Der Strom ist eine Einladung. Ich bin da, ich fließe. Darf ich dich in diesem Strom lieben? Darf ich das? Ja, und dann war ich so wieder mal da und ich habe dem Vater gesagt, ja, du darfst mich lieben, auch wenn ich jetzt nicht gerade weiß, wie jetzt das aussieht. Und ja, wenn man manchmal genug lang wartet oder auch schnell, dann kam also dieser Herr zu mir und zwar in Form eines Löwen. Ihr wisst ja, die vier Gesichter, vor dem Angesicht Gottes sind der Löwe. Da gibt es eine Seite, es gibt den Adler, es gibt den Stier und es gibt die Seite mit einem Angesicht wie eines Menschen. Also er ist in dieser Form eines Löwen gekommen und dann habe ich zuerst gedacht, ich habe den Löwen im Geist gesehen, also nicht so, wie wenn ich jetzt jemanden sehe in der Gestalt, das kann ja auch mal sein. Aber ich habe ihn in meinem Geist, war ganz klar da. Und er ist auf mich zugekommen und hat begonnen, mein Gesicht zu lecken. Mit der Zunge richtig mich abzulecken. War etwas komisch. Aber manchmal sind ja diese Dinge, die wir im Geist sehen, etwas komisch. Das war diese Liebeserklärung und ich habe dann herausgefunden, dass die Löwen, wenn sie zeigen wollen, dass sie sich lieben, dann lecken sie einander. Es ist ein Liebeserweis. Auf jeden Fall hat er mein Gesicht geleckt. Und dann plötzlich es war ein großer Löwe, hat er mich genommen in seine Pfote und ich bin da in seine Pfote gelegen und ist ab mit mir durch die Luft. Und ich weiß einfach nur noch, dass ich in dieser Pfote war und gedacht habe, oh Herr Jesus, was ist jetzt los? Du willst mich wohl irgendwo an einen Liebesort führen, habe ich gedacht, oder? Und dann hat er mich auf einen hohen Berg geführt, ganz hoch. Es war der höchste Berg, nirgends war ein höherer Berg. Und alles war einfach weite, weite, weite. Und da hat er mich auf einen Fels abgesetzt. Und dann habe ich raufgeschaut und dann habe ich eigentlich nur seinen Kopf gesehen und die Beine neben mir, weil der war so groß. Und dann hat er begonnen zu brüllen. Und ich wusste, der hat mich so geliebt, damit ich brülle. Checkt ihr's? Er hat mich herausgeliebt. Auch aus mir selber. Aus meinem Ich, mir, hui. Rausgeliebt in diese Dimension seines Geistes und der Löwe von Juda ist am Brüllen. Und eigentlich wollte er mir sagen, es ist Zeit, Lilo, dass du brüllst. Und zwar mit mir. Das ist was anderes. Die Liebesform bedeutet ja eigentlich immer auch eine Liebe zur Befreiung, mit ihm das zu tun, was er gerade tut. Und das ist eine geistliche Sprache. Ich bete, dass jetzt unser Verstand sich dem Geist beugt. Und ich bete, dass unsere Imagination, unsere Vorstellungskraft erweitert wird, damit sie geheiligt wird und wir fassen können, wie der Herr im Geist zu dir redet. Vielleicht kommt er zu dir nicht im Löwen. Vielleicht holt er dich mal ab als ein Adler. Vielleicht kommt er mal zu dir. Ich habe schon so viele Dinge erlebt, auch Freunde haben erlebt, wie der Herr sie einfach Tiere gebraucht hat, die ein Symbol haben, um sie hineinzubringen in den Geistraum. Also dieser Waisengeist, und damit, ich will jetzt nicht alles ausführen, aber diese Vaterlosigkeit, dass ich mich auch fallen lassen kann, dann das hindert es in diese Liebe hinein, der wertet immer die Identität Gottes ab. Vielleicht hast du so eine Stimme in dir, wo die Identität Gottes in dir immer abgewertet wird und andere abgewertet werden und andere abgewertet werden müssen. Du willst das gar nicht, aber es kommt einfach noch so ein kleiner Nachsatz. Das ist eine sehr nette Person, aber... Wir hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Aber, das geht ja schon, es war super im Gottesdienst. Aber, mit dem Mix, oder? Aber. Diese Aber, das ist ein Produkt des Weisen Geistes. Weil wir nicht stehen lassen können, dass das, was in unseren Augen unvollkommen ist, dass Gott nicht auf das schaut. Er schaut auf unser Herz. Und darum bittet er uns, dass wir das Unvollkommene nicht immer wieder rausnehmen müssen und betonen müssen. Menschen mit diesem weisen Geist sind irgendwie nicht liebesfähig und beziehungsfähig. Es geht einfach nicht, weil es immer wieder einbricht. Und ich glaube, dass der Herr Jesus, ohne dass ich jetzt da eine riesen Predigt draus mache, weil Neid, Eifersucht und so weiter sind natürlich auch ein Produkt dieses weisen Geistes, weil ich immer das möchte, was die anderen Kinder haben. Oder? Schon ganz früh. Und ich möchte meinen Mangel stillen, selber. Und jetzt ist die Einladung. Die Einladung ist, dass wer das spürt, ja, das ist noch in mir. Ich habe so einen Anteil dieses Waisengeistes, der ist noch nicht im Vaterherzen Gottes drin. Der ist noch nicht im Fluss drin. Wer das ist, der kann das jetzt beten. Wir machen es gerade miteinander. Du hast gesagt, Wohnstube, sei das da, oder? Wir stehen jetzt mal auf, diejenigen, die das betreffen, und sagen, ich will kein Teil mehr von dem. Kein Teil. Sondern alle Teile von mir, alles, darf der Vater im Himmel übernehmen. Und Vater, wir stehen vor dir. Wir stehen als deine Kinder vor dir. Und wir danken dir, dass du deine Vaterschaft unter Beweis gestellt hast. Das musst du nicht mehr. Du hast uns Jesus gebracht. Du hast dich selber in Jesus gebracht. Hast dich selber nochmal hineingegeben in dieses Opfer, damit wir zu dir kommen können als deine Kinder und Erben werden deiner ganzen Herrlichkeit. Ich preise dich, Vater, dass wir jetzt mit diesem Vatermangel zu dir kommen können. Wenn du das selber sagen willst, Herr, ich bekenne dir, da ist noch ein Vatermangel in mir. Da gibt es noch diese Teile von Eifersucht, von Neid, von Vergleichen, von Mangel, wo ich immer mehr haben muss, wo ich leisten muss, um Anerkennung zu finden. Und wo ich gnadenlos bin, wo ich mich immer wieder abgelehnt fühle. Und ich bitte dich um Vergebung dafür. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt, ich sehe Jesus mitten im Fluss stehen. Du kannst jetzt einfach hineingehen zu ihm und sagen, schwemm's weg, Vater. Schwemm's weg, ich trete hinein. Ich löse euch im Namen Jesu von all diesen, auch den schweren Erinnerungen, von der Kraft der Schläge des eigenen Vaters, von der Abwesenheit, vom Missbrauch des Vaters, vom Ungeliebtsein, Ungeachtetsein. Ich preise dich, Vater, dass du all das wegschwemmst jetzt. Einfach wegschwemmst. Danke dir. Einfach schwemmst. Danke. Halleluja. So gorischi. Einfach wegschwemmst. Allen Mangel. Auch das, was da noch so immer wieder aufbäumen will. Vater, du stillst unsere Sehnsucht durch die Quelle deines Lebens. Danke, dass du hineinfließt. Wenn wir in dich hineingehen, genug tief, dann wirst du dieser Fluss in uns. Ich preise dich, dass da jetzt gerade ein Austausch geschieht. Ich sehe, dass einige von euch wirklich nochmal wie eine Begegnung haben durch das Wasser, durch diesen Strom, dass dieser Strom auch zum Vater hinführt. Wenn du das jetzt gerade siehst, dann geh mit Jesus zum Vater. Was macht er? Sag, guck, das ist mein Vater und das ist dein Vater. Das ist unser Vater. Und er wird dich nicht schlagen. Er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich nicht ablehnen. Er wird dich leiten und führen. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt, zu seiner Zeit. Er wird dich befähigen, dass du weißt, ich bin diese geliebte Tochter, dieser geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Und so wie Jesus gesagt hat, niemand ist größer als der Vater. So soll es auch in deinem Herzen klingen. Niemand ist größer als dein Vater im Himmel, deiner. Unser Vater. So danke dir, dass jetzt dieser Platz ausgefüllt ist und wir verweisen diesen weisen Geist im Namen Jesu Christi. Ich bitte ihn, dass er weichen muss von jedem hier, aus Geist, Seele, Leib, Bewusstem, Unterbewusstem und Unbewusstem. Und dass alle Anrechte, die durch auch Unvergebenes und Wunden noch in deinem Leben wirken konnten, dass die jetzt gestrichen sind durch das Blut des Lammes und du dich abgewaschen weißt. Und ich frage, Vater im Himmel, dass du das Wirklichkeit werden lässt jetzt, Substanz in den einzelnen Herzen. Dass alle, die hier sind, das sehen, wissen, merken, fühlen, fassen können, abgewaschen, frei. Wir nehmen deine Vaterschaft im Himmel an, Vater. Du wohnst durch den Heiligen Geist in mir, in uns. Du, Vater, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen. Also, ich bin jetzt fertig. Kommst du jetzt dran? Nein, wir würden jetzt Pause machen. Aha, oui. Oder hast du noch was? Nein, ich habe noch gar nicht angefangen. Ach so. Alles gut. Ja. Nee. Ich würde sagen, wir machen jetzt so, wir haben ja noch süße Stückchen und Kaffee drüben im Café. Und wir wollen eine letzte Einheit heute noch machen, wo wir wirklich zusammen in diesen Strom und in diesen Fluss reinspringen. Lilo hat schon eine super Vorlage gegeben, auch mit dem Strom und alles. Und ich muss auch nicht mehr meine Liste zum Thema Waisengeist predigen, das hast du schon gemacht. Halleluja. Ich hatte das auch noch, aber ist gut. Ist wunderbar. Das passt. Das heißt, wir können uns voll auf den Strom konzentrieren und wir wollen, bevor der Abend zu Ende ist, wollen wir jedem einfach die Möglichkeit geben, wirklich in diesen Strom hineinzuspringen, auch ganz bewusst dir Hände auflegen zu lassen. Wir haben ja jetzt, das ist ja jetzt, ich habe mal nachgezählt, der 17. oder 18. Ausgießungsgottesdienst, den wir bisher gemacht haben seit Ende Juli. Und du darfst einfach reinspringen in diesen Strom und dir dienen lassen heute noch. Und damit du dafür gut gestärkt bist, machen wir jetzt einfach eine Pause. Ich würde sagen, machen wir Viertel nach sechs machen wir weiter, okay? Direkt hier mit dem Wort. Wir werden auch nicht mehr in Lobpreis reingehen, sondern direkt einfach noch mal, ich werde noch mal ein paar Sachen zum Strom sagen und dann werden wir direkt, dann kommt das Lobpreisteam und dann werden wir direkt dienen, auch jedem, der das möchte und einfach im Fluss zusammenfließen, okay? Also, super Pause. Bis 7:15.